NDR Blue Nachrichten. Um 8 Uhr mit Inken Henkel. Heute Vormittag soll es weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Vor der geplanten Videokonferenz hieß es von beiden Seiten, es sei möglich, zu greifbaren Ergebnissen zu kommen. Edda Dammüller berichtet. Präsident Zelensky erklärte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Verhandlungen dienten auch dazu, ein persönliches Treffen der beiden Präsidenten vorzubereiten. Zelensky forderte erneut eine Flugverbotszone über der Ukraine. Russland hatte gestern einen Truppenübungsplatz im Grenzgebiet zu Polen bombardiert. 35 Menschen starben, mehr als 130 weitere wurden verletzt. Die ukrainische Hauptstadt bereitet sich auf eine mögliche vollständige Blockade durch russische Truppen vor. In Russland werden Informationen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter unterdrückt. Nach Facebook und Twitter ist dort jetzt auch das Online-Netzwerk Instagram blockiert. Offiziell, um die psychische Gesundheit der Bürger zu schützen. Grund dürfte aber die Entscheidung des Mutterkonzerns Meta sein, bei Instagram Gewaltaufrufe gegen russische Soldaten in der Ukraine nicht zu löschen. In der Nacht gab es nach örtlichen Medienberichten wieder in vielen ukrainischen Städten Luftalarm. Bewohner mussten demnach viele Stunden in Luftschutzbunkern und Kellern ausharren. Die Lage der Menschen in Mariupol und anderen belagerten Städten ist weiter katastrophal. Das Rote Kreuz fordert Feuerpausen, um eingeschlossene Zivilisten versorgen zu können. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, dass Moskau ein wichtiges Kriegsziel des Kreml erreicht hat. Es gebe eine direkte Landverbindung zwischen den Separatistengebieten im Donbass und der annektierten Halbinsel Krim. Entwicklungsministerin Schulze besucht heute eine Anlaufstelle für geflüchtete Familien an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Bei dem Projekt des Kinderhilfswerks UNICEF will sie sich speziell über die Situation der Kinder und Jugendlichen informieren. Aus Berlin Nina Amin. Die Hälfte der bisher aus der Ukraine geflüchteten Menschen sind Kinder. Kinder leiden ganz besonders unter diesem Krieg, so die Entwicklungsministerin. Viele seien mit ihren Müttern auf der Flucht, sehr viele jedoch ohne ihre Eltern unterwegs. Der Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Georg Graf Waldersee, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die UNICEF-Teams vor Ort berichten von herzzerreißenden Szenen und Begegnungen mit Mädchen und Jungen, die an den Grenzübergängen ankommen. Viele seien zutiefst traumatisiert. Deutschland ist der zweitgrößte Geldgeber von UNICEF. Laut Entwicklungsministerium wurden angesichts des Krieges bislang 38,5 Millionen Euro aus laufenden Programmen umgeschichtet, um Menschen vor Ort schnell und flexibel zu unterstützen. Die soziale und psychologische Betreuung der Frauen und Kinder will das BMZ jetzt mit weiteren 2 Millionen Euro fördern. Ab dem kommenden Sonntag sollen die meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland wegfallen. Dazu gehört auch die Maskenpflicht, zum Beispiel beim Einkaufen oder im Restaurant. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen ebbt die Kritik daran allerdings nicht ab. Aus Berlin Birte Sönnigsen. Auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen setzt sich dafür ein, dass das Gesetz nochmal geändert wird. Dahmen will, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen beibehalten werden kann. Die FDP verteidigt hingegen den Gesetzentwurf. Sie pocht weiter darauf, dass ab dem kommenden Sonntag die meisten Beschränkungen wegfallen. Die FDP verweist darauf, dass in besonders betroffenen Gebieten auch in Zukunft weitere Maßnahmen möglich sind. Dort, wo eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, soll eine sogenannte Hotspot-Regelung greifen. Sie gibt den Ländern die Möglichkeit, die Maskenpflicht wieder auszuweiten oder zum Beispiel 2G- und 3G-Regelungen wieder einzuführen. An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen wegen eines Warnstreiks viele Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte Sicherheitskräfte in der Passagierkontrolle dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Wie aus den Online-Abflugplänen hervorgeht, wurden in Hannover 15 von 27 und in Bremen 4 von 13 Flügen gestrichen. Auch am Hauptstadtflughafen BER, in Köln-Bonn und in Düsseldorf starten viele Maschinen nicht. Die Warnstreiks sind Teil eines Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Es geht um einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden blieben bisher ohne Ergebnis. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Heute neben Sonne, von Westen her dichte Wolken. Dazu fällt etwas Regen. In Vorpommern bleibt's meist trocken. Maximal 7 bis 14 Grad. Morgen ist es länger wolkig oder trüb. Im Westen freundlicher und meist trocken bei ebenfalls 7 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch ist es erst bewölkt, später heiter, 6 bis 17 Grad. Am Donnerstag gibt's mehr Wolken, gebietsweise fällt Regen, 9 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. Der NDR Blue Morning. Eure Playlist zum Aufstehen, Wachwerden und Weitermachen. NDR Blue. Meet the Music. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So my name, when you breathe my name, hey. feel you slide past these lips. No matter how we do, I know I'll never grow tired of it. If I had three wishes, the only thing that I wish for is you. Every morning when I wake up, yeah, you're my favorite view. This thing is so familiar, yet it feels brand new. Mal anders. NDR Blue. Meet the Music. I'm not afraid to die. what you love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we are the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on Eighth Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. Okay. einfach mal oldschool. NDR Blue. Meet the Music. Speaking rounds for a while, letting my tongue swell.

I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. Now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Waiting on a suntan man, $10 talking, $100. NDR Blue. Jeden Morgen die feinste Musik. Von New Soul bis Rock. Von Singer-Songwriter bis Deutschpop. NDR Blue. Meet the Music. Don't wanna play anymore. Maybe you're sitting and crying in the hallway outside of your door. Maybe you maybe remember everything that we did. Or maybe you wait. Oh. Maybe you're thinking of me as you're taking off all of your clothes. Flashing back to the things that only you and I know. Maybe you maybe remember everything that we did. Yeah. Maybe you maybe you maybe you're thinking of me. Flashing back. Flashing back. Kinky memories for a Saturday night. Maybe I felt good, but I didn't look just right. Maybe, or maybe you remember everything that we did.